Fünftens, ist Ihnen das Konzept der freien Nationalisten bekannt? Nachfrage, falls ja, was halten Sie eigentlich von ihm und von seinen Erfolgsaussichten? Es gibt eine Art Streit darüber, wer dieses Konzept aus der Taufe gehoben hat. Daran möchte ich mich nicht beteiligen. Fest steht, dass das Konzept der Freien Nationalisten schon 1982 von uns angedacht worden war. So sagte ich bereits damals in einem Interview mit Dr. Heribert Schwan vom Deutschlandfunk, Zitat: Wir machen etwas anderes. Ich habe das ja vorhin schon erläutert, wie das in Zukunft aussehen soll, durch die Gründung von Aktivistenkreisen überall in Deutschland ohne bundeseinheitliche Führung, sondern Kameradenkreise, die für sich selbst im regionalen Bereich wirken. Keine bundesweite Organisation, also auch deshalb bilden, weil die, wenn sie Breitenwirkung bekommt, sowieso verboten würde. Jeder soll in seinem Regionalbereich wirken. Zitat Ende. Das kann heute noch nachgelesen werden in dem Buch Was von Hitler blieb, von Werner Filmer und Dr. Heribert Schwan, erschienen im Ullstein Verlag im März 1983. In einer ebenfalls in diesem Buch abgedruckten Rede führte ich ergänzend dazu aus, Zitat: Unser nächstes Ziel ist es deshalb, innerhalb eines Jahres in jeder größeren deutschen Stadt, in jeder größeren Stadt unseres besetzten Landes einen Kameradenkreis nationaler Aktivisten zu gründen. Diese Kreise müssen in Eigenverantwortung tätig sein und in ihrer Region für unsere Sache arbeiten. Bei größeren propagandistischen Vorhaben werden sich dann jeweils mehrere Kameradenkreise zusammenfinden. Wir nehmen damit die Lehre aus dem Kampf der vergangenen Jahre an und brechen ausdrücklich mit dem Wunschdenken, man könne eine bundesweite Organisation oder Partei schaffen, zentral gesteuert mit Vorsitzenden, Statuten und so weiter. Alle diese Versuche sind gescheitert, zuletzt die große Hoffnung gerade vieler junger Kameraden, die VSPD. Wir haben vom politischen Gegner gelernt, gerade was zum Beispiel die Flexibilität betrifft. Bei den großen Aufmärschen des politischen Gegners gehören nämlich auch keineswegs alle einer einzigen großen Organisation an. Aber der politische Gegner sucht in seinen Reihen nicht das Trennende, er sucht das Verbindende. Davon müssen wir lernen. Und das, was uns verbindet, ist Deutschland. Zitat Ende. Hier wird meines Erachtens das spätere Konzept schon sehr deutlich angerissen. Und dass es damals noch nicht zum Tragen kam, lag an Michael Kühnen, der der Meinung war, das sei was für später. Zunächst müsse man die lange Nacht des Nationalsozialismus beenden. Und das ginge eben nur mit einer einheitlichen, straff geführten Kaderbewegung, die deutschlandweit unter einer Führung und mit einem Symbol auftritt und bis zu ihrem unausweichlich folgenden Verbot die Zeit zu ständigen Herausforderungen des Systems und des Staates nutzen müsse. Die spätere Rückkehr zu diesem Prinzip der freien Nationalisten war die erfolgreiche Antwort des nationalen Widerstands auf die Verbotswellen, mit denen die wechselnden Innenminister immer wieder aus der Masse heraustretende und eine Sogwirkung entwickelnde Gruppen und Kleinparteien verboten. Solche Verbote gibt es auch heute noch. Sie entfalten aber nicht mehr den Bruchteil der Wirkung von damals. Wenn heute mal wieder eine rechte Kleingruppe verboten wird, dann ist das für die Betroffenen möglicherweise sehr ärgerlich und behindert für kurze Zeit die politische Arbeit vor Ort. Insgesamt aber trifft sowas den nationalen Widerstand heute nicht mehr. Diese Verbote eignen sich nicht einmal mehr dazu, ein Zeichen gegen rechts zu setzen, denn es wurde zur Routine, der jeder Sensationscharakter fehlt. Man hört es im Radio unter ferner Liefen und geht zur Tagesordnung über. Als die ANSNA verboten wurde, war dies die Top-Meldung des Tages. Die Fernsehnachrichten von ARD und ZDF begannen mit dieser Meldung. Das Radio sendete das den ganzen Tag. Als die nationale Sammlung verboten wurde, dasselbe. Am anderen Tag waren wir auf den Titelseiten der Zeitungen. Das würde heute höchstens noch ein NPD-Verbot hinkriegen, auf das eine ganze Menge freier Nationalisten nur wartet. Denn dann schlägt endgültig die Stunde für die Vertreter dieser Organisationsform. Ich bin der festen Überzeugung, dass spätestens nach einem halben Jahr die für die Sicherheit der Bundesrepublik zuständigen Behörden bzw. ihre Vertreter sagen würden, hätten wir doch nur die NPD nicht verboten. Das war ein großer Fehler. Denn einen solch umfassenden Überblick bis in die feinsten Verästelungen dieser Organisation bekommen die Sicherheitsbehörden nie noch einmal. Sie werden einige Gruppen besser im Griff haben als andere, in der einen mehr, in der anderen weniger Zuträger oder Agenten haben, aber niemals mehr werden sie so einen umfassenden Überblick über alle Aktivitäten bekommen, weil sie es dann nicht mehr mit einer sehr leicht einzuschätzenden Gruppierung zu tun haben werden, sondern mit einer Unzahl von Gruppen, Kameradschaften, Miniparteien, von denen einige nur Wochen, andere Monate oder Jahre existieren werden. Es werden sich welche auflösen, andere werden verboten werden, aber es werden ständig mehr entstehen als verschwinden. Schon Michael Kühnen war der Meinung, er könne in einem Monat mehr Organisationen gründen, als der Innenminister in seinem ganzen Leben verbieten kann.